Skizzenbuch und Maria Lottner. Die feinen, mit Bleistift gezeichneten Männerporträts auf verschiedenen Blättern aus einem Skizzenbuch von 1841 beweisen, dass Leutzer ein Meister ist, wenn es darum geht, die individuellen Eigenheiten der porträtierten Personen zu erfassen. Das zeigt auch eine Porträtskizze von Frau Maria Lottner, gezeichnet 1842, und das zur gleichen Zeit von ihr entstandene Ölbildnis daneben. Die Skizze gilt als Vorstudie zu dem Gemälde. Eine Spitzenhaube mit einer rosafarbenen Schleife umrahmt in dem Gemälde ihr Gesicht, und das dunkel gehaltene schlichte Kleid wird nur angedeutet. Dadurch werden die freundlich blickenden Augen und der leicht lächelnde Mund hervorgehoben. Meisterhaft. Erst wenige Monate zuvor ist der 25-jährige Leutze in Düsseldorf angekommen und hat sich an der renommierten Kunstakademie immatrikuliert. Mit Maria Lottner porträtiert er übrigens seine künftige Schwiegermutter, die Ehegattin des preußischen Offiziers Oberst Heinrich Lottner. Deren Tochter Juliane heiratet er 1845 nach seiner Rückkehr von einer Italienreise.